Ja, also ich hatte ja wieder Theaterkarten geschenkt gekriegt, ne? Und habe ich gesehen, diesen Richard Wagner, ne? Den sein Lohengrin. Aber also das war diesmal kein Luststück, sondern, wo man sagen, mehr wohl eine Oper, ne? Auch mit Musik, alles. Und dieser Wagner ist ja ein ganz bekannter Mann auf diesem Gebiet, ne? Gilt wohl auch als der schönste Komponist, den wir überhaupt in Deutschland haben. Ne? Die Sachen sind ja auch ganz berühmt. Dom Wunschkonzert, dies herrliche In fernen Land, unnahbar eure Schritten. Nicht diese ganze einschmeichelnde Melodien, nicht? Alles von Richard Wagner. Aber ehrlich, also ich muss sagen, mir geht der Mann so richtig an den Nieren. Ich weiß es nicht. Das ist, dass man so edel ist, nicht? Wenn man diese Musik hört und Vorsätze fasst, also dass man ein besserer Mensch werden will oder die Frau viel schöner behandeln. Also Sachen, wenn man diesen Richard Wagner hört. Nun habe ich mir sagen lassen, das käme wahrscheinlich davon weg. Wagner wäre noch einer von den ganz wenigen Komponisten, die noch alle Töne in die Melodien reinpacken, nicht? Da wären von diesen jungen Spritzer, von diesen neumodischen Komponisten, die machten nur noch mit sechs oder also 12 Töne, das wäre schon die Höhe der Gefühle, ne? Weiß ich auch nicht, warum die so geizig sind. Und diesen Richard Wagner aber, wie gesagt, ne, der packt noch alles schön mit rein. Und sicher, dadurch ist er dann natürlich auch ein bisschen lauter als die anderen. Und, oder er sogar am allerlautesten, nicht? Aber ist egal. Mir war das interessant, mal so eine Oper von Anfang an, wie das da alles funktioniert. Die fangen ja bei Zu und Vorhang, ne? Geht das schon los? Und spielen Sie mal erst die ganze Melodien an einen Streifen. Alles, was da später so auftaucht, das ist, dass man sich an die Musik gewöhnen soll, nicht? Und ich meine, wichtig, ne, gerade bei diesem Wagner, dass man dann hinterher nicht so einen Schrecken kriegt, wenn das da losgeht. Und nach diesem Potpourri ging dann der Vorhang auf und war schon diese Elsa von Brabant, war so zugange am Singen und am Schimpfen. Ich sagte, dass dieser Ritter Telramund, das ist so ein ganz heimtückischer Geselle, ne, der hätte ihrem Land, also weiß ich auch nicht, und ihre Kindlein, nicht, was er beraubt hätte, diese ganze Sachen ist er da am Beschweren. Und jetzt sucht die ein Kavalier, der den Telramund mal hier anständig Bescheid sagt, was los ist. Das war da in der damaligen Zeit, ne, üblich. Die machten dann ein Duell. Und wenn einer bei überblieb, also der freute sich natürlich, ne, das ist klar, aber der hatte dann auch diesen ganzen Prozess gewonnen. Und jetzt sind also die Herolde in alle Windrichtungen, machen sie tati-tata, bitteschön, ist denn hier niemand, der mal mit dieser Elsa da, also nicht gleich heiraten, nicht? Das ist klar. Aber diesen Telramund Leviten liest und also immer wieder sind sie am Blasen, aber also meldet sich kein Aas. Ne, dass man schon denkt, Junge, Junge, das steht aber gar nicht gut für die Frau. Und jetzt im allerletzten Augenblick, da haben die auf einmal ein Licht auf der Bühne angeknipst, so im Hinten alles strahlend hell, also ehrlich, das war ein so wunderbarer Anblick. Und jetzt kam dieser Lohengrin mit seinem Schwan da angerauscht und er mit die blonde Locken, ne, diese goldene Zügel in der Faust und der Schwan auch ganz etepetete, ne, kamen sie da so an, die zwei. Jetzt, ich saß ja oben auf der Galerie, ne? Und da konnte man wunderbar so in das Tier reingucken und diese Geheimnisse der Tierwelt, nicht? Also ich hab so gespinkst und wollte da rauskriegen, wie die das gemacht haben, dass der Mann da so schön genau reinpasste. Aber also ich bin nicht schlau draus geworden. Nun war ja hier auf der Dingens, auf der letzte Herbstkirmes, ne, hatten die ein Wallfisch Jonas und das war dieselbe Sache, nicht? Da konnte man auch in den seinen Kopf rein, kostet natürlich 50 Pfennig Eintritt, ist klar, und dann konnte man da aber besichtigen, nicht? Und ach, oder hatten so, so ein Dutzend Matrosen saßen da und waren am Tarock spielen, alles in den Kopf von den Jonas und hatten so richtigen Tresen aufgebaut, alles. Und dann dieser Kapitän von den Matrosen, ne, der hat einen Vortrag gehalten über Wallfische, wie das da so alles klappt, nicht? Ich meine, wenn einer Interesse hat für diese zoologische Ereignisse, war das hochinteressant. Der sagt zum Beispiel, Wallfische, ne, wären die größte lebende Lebewesen und auch Säugetiere, also eigentlich sogar richtig Menschen, ne? Oder naja, nicht Menschen, Augenblick, wie sagt er so, mit Kühe, ne? Hätten, wären sie doch wohl das meiste verwandt, nicht? Und diese Junge von den Wallfisch, die heißen sogar Kälber, nicht? Also, dass man da schon diese Sache da mit der Kühe, das auch daran schon erkennt. Und Wallfische wären in frühe Jugendjahre oder Jahrhunderte, also ganz weit, ne, wären die sogar am Land rumgelaufen, richtig mit Füßen, wie sich das gehört. Und dann eines Tages hätten sie wohl keinen Spaß mehr dran gehabt und wären sie im Meer rein, alle Mann hoch. Und diese Füße hätten sie dann Flossen von gemacht, so durch die Jahrhunderte. Jetzt sagt so einer, nicht? Der sagt so schön, ja, von wegen Flossen gemacht. Sagt er, da haben sie wahrscheinlich Knies mit der Haifische gekriegt. Nicht, dass diese mal eben kurz angeknabbert. Die haben vielleicht gelacht. Oh, das hat der nur aus Blödsinn. Ne? Das war so richtig so ein Witzbold. Naja, aber die Wallfische haben heute noch warmes Blut. Ne? Obwohl sie doch schon so lange in diesem kalten Meer da rumsausen. Nicht? Und kann man sehen, das käme immer noch von diesem damaligen Landaufenthalt her. Da haben sie auch draußen rum, haben sie diesen Tran, ne? Dadurch sind Wallfische auch schön wasserdicht. Das ist ja dieselbe Sache wie beim Barras, nicht? Musste man da auch immer der Stiefel mit diesem Tran, ne? Dass dann hinterher der Soldaten keine nasse Füße kriegt. Das ist da doch wohl derselbe Vorfall. Ja, warte mal, jetzt, was war noch? Ach, dann hatten sie in den Kopf von den Jonas, hatten sie so Plakate angeschlagen mit seiner ganzen Personalbeschreibung. Nicht zum Beispiel, ein Wallfisch 150.000 Kilogramm schwer. Nicht, das wäre so viel wie 37 Elefanten oder 150 Ochsen oder Menschen, also weiß ich, noch mehr, nicht, wie viel da auf einen Ochse geht. Und die Wallfische sind für den Menschen auch sehr nützlich. Kunstdünger, Lebertran, ne? Spielmarken, Mantelknöpfe macht man. Bei den Eskimos, Wallfische, kommen sie in den Lampen. Aber den meisten Wert hätten sie für die Damenwelt, weil da ist an eine geheime Stelle in den Tier, ne? Hat er auch erklärt, wo das genau sitzt. Da wäre dies Ambra. Und da machte man die teuerste Parfüms der Welt von. Und Räucherkerzen für die Haremsdamen. All so ein Kram, nicht? Also, wie gesagt, dass aber die Damenwelt das meiste von den Tier profitiert, nicht? Auch Korsettstangen wären ganz große Klasse, wenn sie von so einem Wallfisch sind, weil die sich da besser so drum biegen, ne? Diese Elastizität wäre da so besonders schön. Ja, und auch man muss mal sich vorstellen, nur der Kopf von dem Tier, 5 Meter lang und 3 Meter hoch, also das ist vielleicht, ne, ist doch mehr als in sozialem Wohnungsbau. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt mein Schwager, ne, der hatte ja am Betriebsfest in der Tombola so eine Nordreise gewonnen, nicht nach Grönland. Und wollte sich auch mal dieser Mitternachtssonne, diese ganze Sachen da ein bisschen begucken. Der sagt jetzt, ne, er sagt da, wo ich dem Jonas gesehen habe, nicht wie gefährlich diese Viecher sind. Ne. Da will er doch sehen, ob er das Grönland nicht umtauschen kann. Jetzt war er auch schon beim Personalrat gewesen, wahrscheinlich geht das klar. Und fährt er statt dem dann mit die Lisbeth zusammen, fahren die zwei dann nach Bad Neuenahr. Ja, das ist natürlich dann auch weniger gefährlich, nicht? Ja, aber also ich muss sagen, das war doch mal wunderbar, diese Geheimnisse der Tierwelt oder des Meeres, nicht? Was man dann auch alles nicht Bescheid weiß. Sicher, dieser Walfisch, ne, der ist mindestens 100 oder 200 Mal größer wie dieser Schwan von den Richard Wagner, was ich da eben erzählt habe. Aber trotzdem, das war interessant, diese beiden Tiere mal so kennenzulernen. Ehrlich, das hat mir richtig Spaß gemacht.